En allemand, se lever se dit aufstehen. Aufstehen. Stehen, c'est tenir debout. Et aufstehen, se lever, un verbe de mouvement qui plonge donc dans le passé depuis le plongeoir être, et ça donne aufgestanden. Donc, ich bin aufgestanden, je me suis levé. À vous, je me suis levé. Ich bin aufgestanden. Ich bin aufgestanden. Nous nous sommes levés. Wir sind aufgestanden. Wir sind aufgestanden. Oui. Et à quelle heure vous êtes-vous levé? Wie viel Uhr? Uhr. Wie viel Uhr sind Sie aufgestanden? Bien. Wie viel Uhr sind Sie aufgestanden? Je me serais levé plus tôt si je l'avais su. Je me serais. Ich wäre früher aufgestanden. Bien. Ich wäre früher aufgestanden. Si je l'avais su. Wenn. Wenn ich. Es. Wenn ich hätte. Wenn ich es. Wenn ich es hätte. Wenn. Wenn ich es gewusst. Wenn ich es gewusst hätte. Bien. Wenn ich es gewusst hätte. Ich wäre früher aufgestanden, wenn ich es gewusst hätte. Je me serais levé plus tôt si je l'avais su. Et si vous disiez la phrase dans l'autre sens, si je l'avais su, je me serais levé plus tôt, ça donnerait si je l'avais su. Wenn ich es gewusst hätte. Bien. Wenn ich es gewusst hätte. Je me serais levé plus tôt. Que se passe-t-il ensuite? Wäre ich früher aufgestanden. Tout à fait. La première place de la phrase est occupée par wenn ich es gewusst hätte. Ensuite, on doit mettre le verbe wäre, puis le sujet ich. Wäre ich früher aufgestanden. Wenn ich es gewusst hätte, wäre ich früher aufgestanden. Comment diriez-vous, pourquoi ne me l'avez-vous pas dit? Warum haben Sie mir nicht gesagt? Warum haben Sie mir nicht gesagt signifie pourquoi ne m'avez-vous pas dit? Mais je vous ai demandé pourquoi ne me l'avez-vous pas dit? Warum? Warum haben Sie es? Mir nicht gesagt. Bien. Warum haben Sie es mir nicht gesagt? Je vous l'aurais dit si je l'avais su. Ich hätte. Ich hätte. Es. Je vous l'aurais dit. Es Ihnen gesagt. Gesagt. Ich hätte es Ihnen gesagt. Si je l'avais su. Wenn. Wenn ich. Es gewusst hätte. Bien. Wenn ich es gewusst hätte. Ich hätte es Ihnen gesagt, wenn ich es gewusst hätte. Je vous l'aurais dit, si je l'avais su.